SWR 2 Hörspiel. Frühling in Paris. Der Duft der Kastanienblüten mischt sich mit dem Parfum der Damen. Auf den großen Boulevards bei der Oper drängen sich Spaziergänger, die Café-Terrassen laden zum Verweilen ein. Damen in eleganten Kostümen bleiben vor den Auslagen der Schaufenster stehen. Herren tragen ihren Mantel über dem Arm und bleiben hinter den Damen stehen. Auch Arsène Lupin, Meister der Diebe, König der Einbrecher und charmanter Verwandlungskünstler, hält es an diesem königlichen Apriltag nicht in seiner komfortablen Wohnung. Er hat sich übrigens unter dem Namen Baron Raoul de Limézy in Paris niedergelassen. Eine kleine Vorsichtsmaßnahme. Der Nachmittag ist zu schön, um... Seine Stunde. Er kommt und berichtet von seinen Abenteuern jede Nacht. Er liebt die Normandie wie ich, die weichen Hügel, die Steilküste, den Wind hier am Meer in Etretat. Er wird immer hierher zurückkehren. Ich warte auf ihn in meinem Arbeitszimmer, wo er mir diktiert, was meine Feder niederschreibt. Wo bleibt er nur? Arsène Lupin und die Frau mit den jadegrünen Augen. Nach dem Roman La Demoiselle aux yeux verts von Maurice Leblanc. Übersetzung aus dem Französischen und Hörspielbearbeitung Sabine Grimkowski. Sind Sie da? Lupin? Arsène Lupin? Setzen Sie sich. Erzählen Sie mir Ihrem treuen Chronisten ein neues Abenteuer. Es beginnt in Paris. Ach, Paris im April. Lupin, wie ich Sie beneide. Wie alt sind Sie? 34. Mit 34 glaubt man noch, dass die Frau den Schlüssel unserer Geschicke in der Hand hält. Sie spazieren also über den Boulevard Haussmann. Er geht ihr nach. Tatsächlich. Er verfolgt sie. Sie bemerken einen Herrn, der einer Dame nachsteigt. Es gibt nichts Amüsanteres als einen Herrn, der eine Dame verfolgt. Er geht äußerst diskret zu Werk. Untadelige Kleidung, der Herr hält auf sie. Die Haare pomadisiert, Scheitel bis in den Nacken. Sicherer Gang, kraftvolle Bewegung. Sie gehen ein wenig schneller, passieren den Herrn. Ein kurzer Blick zurück. Zart rosa Teint, gepflegter Bart. Eine Zigarette mit goldener Spitze. Ringe an den Fingern. Sie passieren die Dame. Groß, resolut, aufrechte Haltung, energischer Gang, schwere blonde Haare. Ein schönes Gesicht und herrliche blaue Augen. Eine Aristokratin. Sie verdient etwas Besseres als diesen Pomaden-Heini. Was mag er nur wollen? Der eifersüchtige Ehemann? Ein abgewiesener Liebhaber? Hoppla. Hey, Sie, was fällt Ihnen ein? Was ist denn da? Lassen Sie mein Pferd in Ruhe. Gehen Sie gefälligst woanders über die Straße. Sie nimmt die Zügel und zerrt das Pferd beiseite. Der Kutscher steigt ab. Au. Oha. Was soll Sie wollen, eine Dame sein? Alle Achtung. Ein gezielter Faustschlag auf die Nase. Diese Frau beseitigt alles, was sich ihr in den Weg stellt. Sie betritt ein Café. Ihr Verfolger wartet draußen. Ich werde mir die schlagkräftige Dame mal aus der Nähe ansehen. Ich möchte Tee, 4 Scheiben Toast mit Butter und Konfitüre, bitte. Eine Engländerin. Diese blauen Augen. Himmelblau. Oder Veilchenblau. Ein Kaffee, bitte. Was haben wir denn da? noch eine Schönheit. Die junge Dame am Nebentisch kann es mit der Engländerin aufnehmen. Auch blond, aber mit grünen Augen. Jadegrün, würde ich sagen. Augen, die einen nicht mehr loslassen. Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Einen Mittelweg gibt es für solche Geschöpfe nicht. Reizend. Ganz bezaubernd. Ein wenig jünger als die Engländerin, würde ich sagen. Zarter und zierlicher von Gestalt. Oh, sie zahlt. Sie geht. Soll ich ihr folgen? Worauf setze ich? Die blauen Augen oder die grünen Augen? Zahlen, bitte. Die grünen Augen. Lassen Sie mich. Lassen Sie mich gehen. Seien Sie vernünftig. Kommen Sie mit. Ich will nicht. Es ist zu Ihrem Besten. Nein, Sie haben kein Recht, mich festzuhalten. Sie an. Der Verfolger der Engländerin. Was hat der denn mit der grünäugigen Schön zu schaffen? Ein Auto hält mit quietschenden Reifen. Ein Mann springt heraus, schlägt mit seinem Spazierstock auf den Verfolger der grünäugigen Schönen. Sind Sie verrückt geworden? Ich habe Ihnen verboten, mit dem Menschen zu sprechen. Au! Ich bin Ihr Vater und Sie sind ein widerlicher Kerl. So was Aufdringliches. Hören Sie sofort auf, mich zu schlagen. Lassen Sie sie los. Komm, schnell in den Wagen. Ich warne Sie. Darf ich Sie um Feuer bitten? Weg da, ich habe kein Feuer. Doch, Sie haben eben noch geraucht. Lassen Sie mich, Sie Dummkopf. Fast hätte ich Sie erwischt, jetzt ist der Wagen fort. Sie wehren mir doch eine einfache Bitte nicht ab. Ach, schön Sie sich zum Teufel. Sehen doch, dass ich kein Feuer habe. Sie sind nicht gerade höflich. Man kann doch einen Menschen, der freundlich um Feuer bittet. Na gut, wenn Sie nicht wollen. Ich spiele hier den Don Quixote und werfe mich ins Gefecht für eine schöne Unbekannte, die auf und davon ist, ohne mir ihre Adresse zu hinterlassen. Mal sehen, ob die Engländerin noch im Café ist. Aha, sie geht gerade. Sie ruft ein Taxi. Schau an. Ihr alter Verfolger, der sich gerade für die junge Dame mit den grünen Augen ins Zeug gelegt hat, lungert auch noch hier herum. Die Engländerin steigt ins Taxi. Ach, diese blauen Augen. Taxi! Fahren Sie den Wagen dort nach. Zwei Stunden lang folgt Lupin der Engländerin. Sie macht ein paar Besorgungen, lässt sich vor dem Grand Hotel im Faubourg Saint-Honoré absetzen. Das Taxi wartet, bis sie mit einem Koffer wieder herauskommt. Der Taxifahrer bringt sie zur Gare de Lyon. Sie steigt aus, nimmt im Bahnhofsrestaurant eine Mahlzeit ein und lässt sich von einem Angestellten der Agentur Cook ihre Fahrkarte und den Gepäckschein bringen. Lupin wendet sich an den Angestellten und stellt 50 Francs in Aussicht für den Namen der Dame und ihr Reiseziel. Ah, Lady Bakefield. Fährt nach Nizza. Besten Dank, Monsieur. Ein Billet nach Nizza, bitte. Madame, gestatten Sie? Bitte sehr. Verzeihen Sie mein unkorrektes Benehmen. Aber ich muss Ihnen etwas sehr Wichtiges mitteilen. Darf ich mir einige wenige Worte erlauben? Ach, die Schokoladentörtchen auf Ihren Knien, die sehen köstlich aus. Sie werden mich nicht daran hindern, Sie zu essen. Hören Sie bitte, Madame... Mademoiselle. Also hören Sie, Mademoiselle. Ich weiß, dass Sie den ganzen Nachmittag von einem Herrn in höchst dubioser Weise verfolgt worden sind. Ihr Benehmen ist in der Tat sehr sonderbar. Wie kommen Sie dazu, Leute zu überwachen, die mir folgen? Ach, der Mann schien mir verdächtig. So, verdächtig. Ich kenne diesen Mann seit langem. Es ist Monsieur Mascal. Er besitzt wenigstens den Respekt, die nötige Distanz einzuhalten und dringt nicht in mein Abteil ein. Ganz zu nur für Sie, Mademoiselle. Ich sage kein Wort mehr. Sie sagen kein Wort mehr? Und Sie steigen an der nächsten Station aus. Ach, es tut mir leid. Meine Geschäfte rufen mich nach Nizza. Sie rufen Sie, seit Sie wissen, dass ich nach Nizza reise. Nein. Seit ich Sie in einem Café auf dem Boulevard Ousmane gesehen habe. Falsch. Ihre Aufmerksamkeit galt eigentlich einer jungen Frau mit grünen Augen. Und Sie wären ihr weitergefolgt, wenn nicht der Eklat auf der Straße Sie daran gehindert hätte. Dann erst haben Sie sich an meine Fersen geheftet. Es schmeichelt mir, dass Ihnen keiner meiner Schritte entgangen ist. Mir entgeht nichts. Scheint so. Fehlt nur noch, dass Sie meinen Namen kennen. Baron Raoul de Lemusy. Darf ich fragen, woher? Ganz einfach. Sie haben gerade die Seiten einer Broschüre mit Ihrer Visitenkarte aufgeschnitten. Die Schrift ist nicht allzu klein. Sie müssen ziemlich gute Augen haben. Ich habe ausgezeichnete Augen. Ihr Blick hat sich kaum von Ihren Schokoladentörtchen abgewandt. Sie sind beim 18. Stück. Ich habe einen gesegneten Appetit. Und einen scharfen Verstand. Ich könnte erraten... Was erraten? Dass Ihr Name, Ihr wahrer Name, gar nicht Raoul de Limessy ist. Nicht möglich. Die Initialen in Ihrem Hut wären sonst nicht HV. Es sei denn, Sie trügen den Hut eines Freundes. Und was bedeutet Ihrer Ansicht nach dieses H und dieses V? Horace Valmont. Ich bin diesem Namen einmal begegnet. Er ist eines der vielen Pseudonyme, hinter denen sich Arsène Lupin verbirgt. Dann wäre ich also Arsène Lupin. Aber woher denn? Ich habe Ihnen nur gesagt, welche Erinnerungen die beiden Buchstaben in Ihrem Hut in mir wecken. Im Übrigen, nehmen Sie doch ein Schokoladentörtchen. Sie sind vorzüglich. Und jetzt lassen Sie mich schlafen. Aber wir werden unsere angeregte Unterhaltung doch nicht schon abbrechen, Miss Bakefield. Sie sehen, ich kenne Ihren Namen. Der Angestellte von Cook auch. Ich bin besiegt. Sie sind nicht nur schön, Sie sind auch klug und geheimnisvoll. Da gibt es kein Geheimnis. Ich heiße Constance Bakefield. In Nizza treffe ich meinen Vater, Lord Bakefield, zum Golfspielen. Ich beherrsche jede Sportart und arbeite als Journalistin, um selbstständig zu sein und mein eigenes Geld zu verdienen. Mein Beruf bringt es mit sich, dass ich mit berühmten Persönlichkeiten verkehre. Staatsmänner, Generäle, Künstler oder Meisterdieben. Nun wissen Sie alles über mich. Gute Nacht, Monsieur de Limessy. Schlafen Sie wohl, Miss Bakefield. Oh. Goodness. Er ist ohnmächtig. Los, fesselt ihn. Sie fester. Ja, ich mach ja schon. Ja, gut. Schneller. Ja, hört ihr zu. Stimm. Oh. Ich weiß, du kriegst wie eine Katze. Oh. Ich geh zum Schwein. Los. Oh, no. Please, stop it. Seid ihr verrückt? Ihr sollt sie doch nicht umbringen. Ihr brecht ja das Genick, ihr Idioten. Das ist sie gar nicht. Das ist sie nicht. Los, raus hier! I'm lost. Listen to me. Marcel, was ist mit dir? Wie reden Sie? Nehmen Sie den Brustbeutel. Dokumente. Schwören Sie, mein Vater darf nichts erfahren. Ich spüre, wenn ich meine Fesseln los bin. Der Zug bleibt stehen. Lupin ist von dem Schlag auf den Kopf noch etwas benommen. Die Abteiltür steht offen und vom Gang her ist eine aufgeregte Stimme zu hören. Halt! Stehen bleiben! Mörder! Verbrecher! Halt, Bürschchen! Du entkommst mir nicht! Vor Lupins Abteil hält der Schaffner einen jungen Burschen fest, von der Statur her fast noch ein Kind. In dem Handgemenge rutscht ihm die Mütze vom Kopf. Eine Frau. Die Frau mit den grünen Augen aus dem Café am Boulevard Haussmann. Sie eine Mörderin? Gleich kommt die Polizei. Und bis dahin bleibst du schön bei mir. Monsieur? Monsieur, sind Sie verletzt? Halt! Stehen bleiben! Verflucht, jetzt ist er weg! Was ist mit Ihnen, Monsieur? Es geht schon wieder. Binden Sie mich los, bitte. Und die Dame? Ich fürchte, sie lebt nicht mehr. Es gibt noch zwei Tote. Zwei Reisende im Abteil am Ende des Waggons. Wir haben den Zug angehalten. Die Polizei wird gleich hier sein. Die Verbrecher sind entkommen. Einen hatte ich schon erwischt. Aber als ich sie verletzt da liegen sah, war ich einen Moment unaufmerksam. Hierher! Kommen Sie hierher! Nichts anrühren. Lassen Sie den Revolver liegen. Es ist ein wichtiges Beweisstück. Am besten, Sie hängen den Waggon ab, Herr Bahnhofsvorsteher. Dann kann der Zug weiterfahren. Erstaunlich. Das ist der Verfolger der Engländerin von heute Nachmittag. Wie hat sie ihn vorhin genannt? Monsieur Mascal. Er war auch hinter der Frau mit den grünen Augen her. Und die ist offenbar in das Verbrechen verwickelt. Das alles kann kein Zufall sein. Es beginnt interessant zu werden. Schaffner, bitte lassen Sie einen Arzt und den Untersuchungsrichter kommen. Wir haben es mit einem Verbrechen zu tun. Jawohl, mit 3 Toten. Und die Täter konnten fliehen. Ja, gut. Unsere Gendarmen haben die Verfolgung bereits aufgenommen. Sie versuchen, ihnen jenseits des Waldes den Weg abzuschneiden. Monsieur, kommen Sie bitte mit ins Nebenabteil. Ich muss Sie als Zeuge vernehmen. Er erkennt mich nicht wieder. Wie kommen Sie eigentlich dazu, hier Anordnung zu geben? Ich leite die Ermittlungen. Hier, eine Karte. Rudolf Mascal, Kommissar im Internationalen Fahndungsdienst, Innenministerium. Ja, ich unterstehe direkt dem Innenminister. Oh, ich bitte um Entschuldigung. Ihr Name, Monsieur Mascal, ist mir nicht unbekannt. Sie haben die berühmte Ohrring-Affäre aufgedeckt. Ja, in der Tat. Die Ohrringe der Fürstin Laurentini. Ich gab sie ihr zurück. Und ich werde auch diesen Fall aufklären. Wenn ich Ihnen nützlich sein kann, bleibe ich natürlich. Und werde meine Reise morgen fortsetzen. Überaus nützlich. Vielen Dank. Monsieur... Baron de Limessy. Baron de Limessy. Warten Sie bitte nebenan. Und Sie, Schaffner, Sie besorgen Tücher, damit wir die Leichen zudecken können. Lupin verlässt das Abteil, bleibt aber auf dem Gang stehen und beobachtet, wie der Kommissar sich über die tote Miss Bakefield beugt, den Mantel öffnet und ihr einen Brustbeutel aus rotem Leder abnimmt. Er holt Papiere aus dem Brustbeutel, entfaltet sie und beginnt zu lesen. Lupin lässt sich im Nebenabteil nieder. Kurz darauf erscheint Mascal bei ihm. Haben Sie Neuigkeiten, Herr Kommissar? Die Banditen scheinen nichts gestohlen zu haben. Wissen Sie schon, wer die Dame war? Darüber kann ich Ihnen keine Auskunft geben. Trug sie keine Papiere bei sich? Ein Brustbeutel, aber der darf erst in Anwesenheit des Untersuchungsrichters geöffnet werden. Und die beiden anderen Toten? Geschäftsreisende. Lubeau heißen sie, 2 Brüder. Vertreter einer Weinfirma. Einer hatte seine Visitenkarte in der Westentasche. Oh, ich gewinne den Eindruck, dass Sie ein Meister Ihres Fachs sind, Herr Kommissar. Lassen Sie mich doch ein wenig teilhaben an Ihrer glänzenden Kombinationsgabe, wo ich doch nun einmal in dieses unglückliche Verbrechen verwickelt bin. Warum nicht? Nun, ich denke, Sie und die Dame in Ihrem Abteil sind Opfer eines Missverständnisses geworden. Die Banditen fallen über Sie beide her, aber plötzlich lassen Sie alles stehen und liegen und rennen weg. Warum? Weil Sie gesehen haben, dass Sie die Falschen erwischt haben. In dem anderen Abteil entdecken Sie endlich die Männer, die Sie gesucht haben. Sie erschießen die beiden und rauben sie restlos aus. Es ist alles fort. Taschen, Jacken, sogar die Mützen. Und ich sage Ihnen noch etwas. Wir haben einen seidenen Schal gefunden, der nur einer Dame gehören kann. Er riecht nach Puder und Lippenstift. Also, nun verstehe ich gar nichts mehr. Es gibt 2 Männer, die erschossen wurden, und 2 Täter, die auf der Flucht sind. Es sind doch 2, oder? Wo sollte eine Frau herkommen? Ja, warum sollten die 2 Täter nicht ein Mann und eine Frau gewesen sein? Eine Frau? Einer von den Banditen soll eine Frau gewesen sein? Haben Sie noch andere Indizien für Ihre Annahme? Na, hören Sie mal, also ich meine, das ist doch schon eine ganze Menge. Wollen Sie die ganze Nacht weiterarbeiten? Mich entschuldigen Sie bitte, Herr Kommissar. Die Ereignisse haben mich etwas mitgenommen. Ich würde mich, also wenn Sie gestatten, 1-2 Stunden ausruhen. Aber bitte, strecken Sie sich aus. Ich werde dafür sorgen, dass Sie niemand stört. Ich soll Ihnen melden, dass die Gendarmen angekommen sind. Sie haben einen der Täter festgenommen. Ist er im Bahnhof? Jawohl. Die Gendarmen bewachen ihn. Ich komme. Lupin wartet ab, bis sich der Kommissar entfernt hat, kurbelt das Fenster runter und steht nach einem gewagten Sprung auf dem Bahnsteig. Er schleicht sich von hinten an die Gepäckaufbewahrung heran. Auch Bahnhöfe haben Hintertüren und diese ist nicht einmal verschlossen. In dem dunklen Raum kauert eine kleine Gestalt wie ein Schatten auf dem Boden. Die Flügeltür zur Bahnhofshalle steht offen. Die Gendarmen, die zur Bewachung des Gefangenen abgestellt sind, gestikulieren aufgeregt. Sie achten nicht auf das, was sich hinter ihnen abspielt. Psst. Sie brauchen keine Angst zu haben. keine Angst. Ein Freund. Guillaume? Nein, nicht die Guillaume. Ich will sie von den Gendarmen retten. Man wird sie verhaften. Alles spricht gegen sie. Meine Hände und Füße sind gefesselt. Ich binde sie los. Ausgezeichnet, Herr Bahnhofsvorsteher. Der Raum ist sehr geeignet. Ich werde sofort mit dem Verhör beginnen. Mein Gott, diese Stimme. Das ist er. Das ist die Stimme von Kommissar Marskall. Sie kennen ihn. Ich habe sie heute Nachmittag auf dem Boulevard Usman beobachtet. Was für ein Unglück. Wenn er mich sieht. Ich weiß nicht, was Sie mit ihm verbindet. Aber ich gebe Ihnen einen Rat. Antworten Sie nicht. Was auch kommen mag, kein Wort. Marskall, wenn ich gleich handeln, er wird nachdenken. Ich verstecke mich hinter den Regalen, keine Sorge. Ich bleibe in Ihrer Nähe. Man scheint zu schlafen. Hey, junger Mann, wollen Sie nicht etwas mit mir plaudern? Oder soll ich besser sagen, junge Frau? Los, Kleine, zeig mir dein Gesicht. Nein. Das ist ja nicht möglich. Sie? Ich kann es nicht glauben. Was ist geschehen? Sie haben jemand getötet? Oder war das Ihr Komplize? Warum sprechen Sie nicht? Gut, ich schicke die Gendarmen weg und komme gleich zurück. Dann können wir miteinander reden und Sie erzählen mir, was passiert ist. Ein seltsamer Bengel, noch keine 20 Jahre alt. Bis der Untersuchungsrichter kommt, können Sie sich ausruhen, meine Herren. Ich gebe dem Bahnhofsvorsteher Bescheid und komme gleich zurück. Vorwärts. Ruhen Sie sich in meine Richtung. Wir legen ein paar Säcke an die Stelle und von weitem sieht das aus wie eine Gestalt. Und dann ab durch die Hintertür. Ich habe mich getötet. Ich habe mich getötet. Ist ja gut. Kommen Sie. Ich kann nicht mehr. Halten Sie sich an mir fest. Ich trage Sie. So. So. Und jetzt? Jetzt setzen Sie sich dahin. Und ich werde überlegen, wie wir hier wegkommen. Sehen Sie mich an. Was für Augen. Grüne Jade. Sie, was tun Sie? Ich denke, das nennt man einen Kuss. Das ist entsetzlich. Lassen Sie mich. Sie niederträchtiger Mensch. Mir schien, sie war dem Kuss nicht abgeneigt. Nun, jetzt ist sie weg. Und ich habe wieder vergessen, sie nach ihrem Namen zu fragen. Lupin schleicht sich zurück zum Bahnhof und steigt unbemerkt in sein Zugabteil. Als Marskall kurze Zeit später die Abteiltür öffnet, findet er Lupin schlafend in einer Ecke. Der Kommissar lässt sich todmüde auf den Sitz gegenüberfallen. Was ist denn geschehen, Herr Kommissar? Sie sind ja kaum wiederzuerkennen. Haben Sie nichts gesehen, nichts gehört? Nein, nicht das Geringste. Ich habe tief geschlafen. Entflohen. Wer? Einer der Mörder. Welcher? Die Frau. Da war es wirklich eine Frau? Und man hat sie nicht überwältigen können? Doch! Wir haben sie festgesetzt, aber... Aber? Aber sie war plötzlich verschwunden. Das ist ja eine Katastrophe. Eine Katastrophe. Und nicht nur eine. Unseren Gendarmen sind zwei Pferde gestohlen worden. Und der Mann, der sie bewachen sollte, war eingeschlafen. Sie ist also weg. Und ihr Komplize hat ihr zur Flucht verholfen, oder? Ja, gut. Das ist das Rätsel. Den Fußspuren nach hat der Komplize aus dem Zug die Pferde gestohlen. Und weggeritten sind sie zu zweit. Aber wir haben hinter dem Bahnhof Fußspuren gefunden, die nicht von ihm stammen. Weißt du, die Frau wurde von einem anderen befreit. Dann gibt es also noch jemanden. Es sieht so aus. Aber der ist wie vom Erdboden verschluckt. Teufel auch, da treffen Sie auf einen Gegner, der Ihre würdig ist. Gewiss. Ein Meister auf seinem Gebiet. Das Ganze ist umso ärgerlicher, als ich sie beinahe gefasst hätte. Wen? Die Mörderin? Nein, die Engländerin. Wie, die Engländerin, die ermordet wurde? Kannten Sie sie denn, Herr Kommissar? Allerdings. Seit einem halben Jahr verfolge ich sie auf Schritt und Tritt. Mir fehlt es nur an Beweisen. An Beweisen? Oh ja. Miss Bakefield war nicht nur die Tochter von Lord Bakefield, Pair of England und Multimillionär. Sie war auch eine international bekannte Diebin und Einbrecherin. Sie raubte Hotelsuiten aus, wie andere Golf spielen, aus reinem Vergnügen. Sie kannte mich genau und spielte Katz und Maus mit mir. Es ist mir nie gelungen, ihr irgendwas nachzuweisen. Gestern nun habe ich von einem Hotelangestellten den Tipp erhalten, dass Miss Bakefield den Plan einer Villa in Nizza bekommen hat, in die eingebrochen werden sollte. Ich wollte sie in flagranti erwischen. Deshalb war ich ja auf den Fersen. Den Grundriss der Villa und die genauen Pläne zum Einbruch trug sie in ihrem Brustbeutel. Und wo ist der Brustbeutel jetzt? Hier, in meiner Manteltasche. Ja. Oh, ich bin müde, verzeihen Sie, wenn ich mich ein wenig schlafen lege. Nimm einen tiefen Atemzug, mein Lieber. So. Dein Schlaf wird tief und lang sein. Der Brustbeutel ist bei mir besser abgehoben. Und nun, au revoir, Herr Kommissar. Als Kommissar Mascal aus tiefem Schlaf erwacht, ist der Brustbeutel der Engländerin aus seiner Manteltasche verschwunden. Dafür findet er einen Zettel. Ein Männerkopf ist darauf gezeichnet, mit einer Zigarette im Mund. Und darunter steht: Darf ich um Feuer bitten? Lupin springt auf den nächsten Güterzug nach Süden auf. Unter einer Plane richtet er sich inmitten einer Ladung Äpfel häuslich ein. Der Geruch erinnert ihn an seine normannische Heimat. Er weiß nicht warum, aber es treibt ihn nach Nizza, zu der Villa, die Ziel des Einbruchs werden soll. Die genauen Ortsangaben dazu findet er in dem Brief, der im Brustbeutel von Miss Bakefield steckt. Lupin liest ihn sorgfältig. Der Brief ist unterzeichnet von einem gewissen G. und erwähnt in einem Postskriptum ein Geheimnis, einen Schatz und alte Briefe. Die Engländerin war eine Diebin, die Frau mit den grünen Augen ist eine Mörderin. Und von diesen beiden Geschöpfen lasse ich mein Schicksal bestimmen. Nun. Aber Lupin verschwendet keine weiteren Gedanken an das Warum. Denn einem Prinzip ist er sein ganzes Leben lang treu geblieben. Ich versuche niemals, ein Problem zu lösen, bevor der richtige Moment da ist. Manche Rätsel entziffert der Zufall. In Nizza mietet sich Lupin im Hotel Bellevue ein. Neben seiner Suite liegt die von Lord Bakefield, der seine Tochter zum Golfspielen erwartet hat und jetzt erfährt, dass sie ermordet wurde. Lupin sieht sich bei der Villa um, in die Miss Bakefield einbrechen wollte. Ein junger Mann strolcht dort herum, als würde er etwas suchen. Sonst ist nichts Besonderes zu entdecken. Am nächsten Tag wird Lupin im Hotel Zeuge einer Unterredung in der Nachbarsuite. Lord Bakefield? Lord Bakefield, öffnen Sie! Ich muss Sie in einer wichtigen Angelegenheit sprechen. Mein Name ist Guillaume. Es ist der junge Mann, der sich bei der Villa herumgetrieben hat. Er bietet Lord Bakefield 4 Briefe seiner Tochter zum Kauf an. Sie sollen Beweise enthalten, dass Miss Bakefield eine Diebin war. Er droht, die Briefe an die Öffentlichkeit zu bringen, falls Lord Bakefield nicht zahle. Guillaume? Guillaume? Woher kenne ich den Namen? Ach ja, die grünäugige Schönheit hat ihn genannt im Bahnhof. Als ich sie befreite, dann ist er ihr Komplize. Lupin zerrt den kleinen Erpresser in seine Suite und macht ihm klar, dass es für sein weiteres Wohlbefinden unerlässlich sei, sich von den Briefen zu trennen. Guillaume ist ein schlauer Bursche, er kennt seine Stärken und Schwächen. Hier hat er es mit einem überlegenen Gegner zu tun. Er händigt Lupin die Briefe aus. Der verbrennt sie sofort. Schließlich hat er der sterbenden Miss Bakefield versprochen, dass ihr Vater nichts von ihren Diebeszügen erfährt. Guillaume tritt den Rückzug an. Lupin folgt ihm bis in die Hotelhalle. Dort wartet jemand auf den jungen Mann. Die Frau mit den grünen Augen. Deren Namen Lupin immer noch nicht kennt und die nun auch noch in eine Erpressung verwickelt scheint. Irgendwie lassen ihn die jadegrünen Augen nicht los. Er kann nicht glauben, dass die junge Frau eine Mörderin und Erpresserin ist. Ihr Gesicht ist voller Reinheit und Anmut. Da passt etwas nicht zusammen. Fast gegen seinen Willen nimmt Lupin die Spur wieder auf. Er folgt der Frau zum Bahnhof. Guillaume ist bei ihr. Beide steigen in einen Zug, der nach Luz in den Pyrenäen fährt. Ein Billet nach Luz, bitte. Am nächsten Morgen steigt die junge Frau in Luz aus dem Zug, Guillaume gleich hinterher. Sie sieht sich suchend um. Er bleibt in ihrer Nähe. Lupin beobachtet die beiden aus einiger Entfernung. Lass mich gehen, Guillaume. Ich bitte dich. Da, wo ich hingehe, kannst du nicht mitkommen. Ach, du meinst, du kannst dich so einfach davonstehlen? Ich werde nicht locker lassen, bis du mir das Geheimnis verrätst. Du kennst es doch, Uri, nicht? Los, sprich. Du weißt, wo der Schatz ist. Au, du tust mir weh. Lass mich, ich werde abgeholt. Du lässt das Mädchen in Ruhe, verstanden? Und wenn du sie noch einmal belästigst, dann breche ich dir den Arm. Ah, ist ja schon gut. Ist schon wieder sie? Wo kommen Sie denn her? Da ist sie. Wo? Aurelie. Auf dem Bahnsteig. Aurelie. Hier sind wir. Hierher. Wie schön von dir, dass du gekommen bist, Aurelie. Jetzt bleibst du einen Monat bei uns. Eine Ordensschwester. Sie geht in ein Kloster. Nun weiß ich wenigstens, dass sie Aurelie heißt. Mademoiselle? Sie haben sich in den letzten zwei Tagen gut erholt. Sie? Man sieht Ihnen die Strapazen kaum noch an. Gehen Sie. Gehen Sie weg. Nein, Mademoiselle. Dann gehe ich. Dann komme ich mit. Wollen wir zusammen ins Kloster gehen? Bleiben Sie. Rühren Sie mich nicht an. Ich verbiete Ihnen, sich in meiner Nähe aufzuhalten. Aber warum denn? Ich hasse Sie. Sie hassen mich? Noch mehr als Mascal? Ja. Und noch mehr als Guillaume? Ja. Ja. Ach, das ist erstaunlich. Immerhin wollten ihn die zwei an den Kragen, während ich... Hängt ihr Hass vielleicht mit einem gewissen Moment in einer gewissen Nacht zusammen? Gehen Sie. Ich habe hier Ruhe gefunden. Ich bin nicht gekommen, um Sie an diese Nacht zu erinnern. Ich glaube, ich könnte Ihnen nützlich sein. Sie sind in Gefahr. Weisen Sie meine Hilfe nicht zurück. Guillaume wird Sie nicht in Ruhe lassen. Und Mascal sucht nach Ihnen. Gehen Sie doch. Schrecklich. Ja, ich habe Angst. Wegen all der höllischen Sachen. Na gut. Vielleicht könnten Sie mir wirklich behilflich sein. Also fragen Sie. Ich werde Ihnen alles sagen, was ich weiß. Wie heißen Sie? Aurélie Dastöl. War der Mann auf dem Boulevard Haussmann, der sich mit Mascal fast geprügelt hätte... War das Ihr Vater? Mein Stiefvater. Er heißt Brejac und ist Leiter der Rechtsabteilung im Innenministerium. Demnach der direkte Vorgesetzte von Mascal? Genau. Sie können sich nicht ausstehen. Mascal wird vom Minister stark protegiert und arbeitet daran, die Stelle meines Stiefvaters einzunehmen. Und der möchte nichts lieber als ihn loswerden. Das hat allerdings auch mit mir zu tun. Mascal liebt Sie? Er hat um meine Hand angehalten. Ich habe ihm aber einen Korb gegeben. Und mein Stiefvater hat ihm das Haus verboten. Und Guillaume? Guillaume Ancivel. Er spekuliert an der Börse und macht Geschäfte. Mehr oder weniger krumme. Ich weiß nicht. Vielleicht. Ja. Er ist immer mit einem gewissen Jodot zusammen. Jodot? Ja. Ein Dicker mit einem roten Gesicht. Er hat auch meinen Stiefvater einige Male besucht. Was wollen die Männer von Ihnen? Was hat es mit dem Geheimnis auf sich, hinter dem alle her sind? Das kann ich Ihnen nicht genau sagen. Es geht um einen Schatz. Mein Vater ist vor meiner Geburt gestorben. Mein Großvater Dastöl sorgte für uns. Er sagte immer, meine kleine Aurélie wird einmal sehr reich sein. Eines Tages, ich war 6 Jahre alt... holte er meine Mutter und mich zu sich und machte eine Reise mit uns, um uns zu zeigen, was ich später bekommen sollte. Ich musste hoch und heilig versprechen, niemandem zu sagen, was ich gemacht oder gesehen hatte. Von heute an bist auch du in das Geheimnis eingeweiht. Und wenn du volljährig bist, gehört der Schatz dir, sagte mein Großvater. Ich tat alles, was man von mir verlangte. Einige Monate später verheiratete sich Maman mit Brejac. Die Ehe war nicht glücklich. Und im Lauf des folgenden Jahres starb meine Mutter an Brustfellentzündung. Kurz danach starb auch mein Großvater. Und Brejac schickte mich hierher in dieses Kloster. Nach und nach ist alles aus meinem Gedächtnis verschwunden. Der Name der Gegend, der Ort, die Strecke, die wir gefahren sind. Ich erinnere mich an nichts mehr. Wirklich an nichts? Nur an ein paar Bilder, eine Landschaft und ich höre Glocken läuten. Vor einem halben Jahr, als ich 20 geworden bin, hat mich Brejac aus dem Kloster nach Hause geholt. Und seither lebe ich in einem Albtraum. Die Männer, die hinter Ihnen her sind, wollen wissen, wo sich diese Landschaft befindet, um an den Schatz heranzukommen. Ja. Woher wussten Sie denn überhaupt davon? Meine Mutter war unvorsichtig. Sie hat einige Briefe meines Großvaters, in denen er Anspielungen auf den Schatz machte, aufbewahrt. Brejac hat sie gefunden und seither macht er mir das Leben zur Hölle. Da entschloss ich mich zu fliehen. Alleine? Nein, ich erzählte Guillaume davon. Ich habe ihm vertraut. Es war dumm, aber ich war allein und unglücklich und Guillaume hat gesagt, dass er mir hilft. Was auf der Fahrt nach Nizza passierte, dieser Überfall im Zug, ich weiß nichts mehr davon. Ich war wie im Delirium. Auf einmal war Jodot wieder da. Er hat mit Guillaume gemeinsame Sache gemacht. Sie haben versucht, mich auszuquetschen. Wo ist Jodot jetzt? Das weiß ich nicht. Ich habe ihn danach nicht mehr gesehen. Aber Sie wissen, dass Guillaume ein Dieb und Erpresser ist. Jetzt ja. Sie haben mich vor ihm bewahrt. Ich danke Ihnen. Sie hätten schon früher zu mir Vertrauen fassen sollen. Warum sollte ich zu Ihnen Vertrauen haben? Wer sind Sie? Ich kenne Sie nicht. Sie haben mich gerettet, aber weswegen? Ich begreife nichts mehr. Seit 2, 3 Wochen fühle ich mich wie ein gehetztes Tier. Ich weiß nicht mehr ein noch aus. Niemandem kann ich vertrauen. Aurelie. Mein Gott, man Aurelie. Ruft mich. Verstecken Sie sich. Die Schwester soll Sie nicht sehen. Aurelie, wo bist du? Hier! Hier bin ich! Was ist denn los, Schwester? Ein Telegramm von deinem Stiefvater. Er kann jede Minute hier eintreffen. Aber warum? Er will dich abholen. Da, lies. Eintreffe 4 Uhr. Reisen sofort gemeinsam nach Paris weiter. Brejac. Schwester, gehen Sie schon vor. Ich komme gleich nach. Was wollen Sie tun? Was kann ich tun? Sie müssen mir bedingungslos vertrauen. Tun Sie genau das, was ich Ihnen sage. Haben Sie verstanden? Ja. Wenn nur dieser Albtraum aufhört. Reisen Sie mit Ihrem Stiefvater nach Paris. Aber vermeiden Sie jedes Gespräch mit ihm. Am Abend Ihrer Ankunft gehen Sie unter irgendeinem Vorwand aus dem Haus und ich erwarte Sie in der Nähe Ihrer Wohnung in meinem Automobil. Meine frühere Amme Victoire ist bei mir. Ich werde Sie beide an einen Ort bringen, wo Sie in Sicherheit sind. Nein, nein, keine Angst. Ich komme Ihnen nicht zu nahe. Es ist nur zu Ihrem Wohl. Einverstanden? Ja. Und vergessen Sie nicht, was auch geschehen mag, wenn sich das Schicksal scheinbar gegen uns wendet, lassen Sie den Mut nicht sinken. Zweifeln Sie nicht. Ich werde immer da sein, wenn Sie mich brauchen. Ich empfehle mich, Mademoiselle. Was ist? Monsieur? Oh nein, Mascal. Warum so erschrocken, Aurelie? Ich bin es, der gute Mascal. Ein lauschiger Ort. Hier werden Sie mir nicht entkommen. Was wollen Sie denn noch von mir? Sie wissen doch, dass ich... Dass Sie meinen Antrag abgelehnt haben. Oh ja, ich weiß. Was halten Sie denn da in der Hand? Ein Telegramm? Unser Freund Brejac teilt Ihnen seine Ankunft mit, nicht wahr? Naja, ich kenne seine Pläne. Aber was plaudern wir hier? Ich habe genügend Beweise, die Sie, Mademoiselle, des Mordes überführen. Und das hier ist ein Haftbefehl. Aber ich könnte das alles auch vergessen, wenn Wenn Sie mir gehören wollen, heiraten Sie mich. Besiegeln wir unsere Verlobung mit einem Kuss und ich zerreiße den Haftbefehl. Nun, antworte, nimmst du meinen Vorschlag an? Halt! Bleib stehen! Hier, nimmer! Ich erwische dich doch! Nein, nicht! Lassen Sie mich los! Ach so, so, mein Dummchen. Da habe ich dich wieder. Und wie wäre es jetzt mit einem Kuss? Oh, mein Kopf. Oh. Darf ich um Feuer bitten? Der Mann aus dem Zug. Der Mann aus dem Zug, ganz recht. Und der Mann von Boulevard Ousmane und Aurelies Beschützer. Alles in einer Person. Lauf, Aurelie. Lauf zu deinem Stiefvater. Er wird schon auf dich warten. Sie sind reingefallen. Brechak liebt die Kleine und will sie ganz für sich. Nun hat er sie und sie haben sie ihm in die Arme getrieben. Er liebt sie? Alle lieben sie, die Frau mit den jadegrünen Augen. Hör zu, Mascal. Ich werde ihm Aurelie schon wieder abjagen. Aber du, lass sie in Ruhe. Lass uns in Ruhe! Unmöglich. Warum? Sie hat einen Mord begangen. Und ich werde dafür sorgen, dass sie ihre gerechte Strafe bekommt. Ich bringe sie vor den Richter. Wie du willst. Ich wollte dir einen Vorschlag zur Güte machen. Du gestattest, dass ich dich ein wenig fessle und kneble? Was? Du wirst ihr nämlich die Nacht verbringen. Mascal. Diese Tanne hier, die scheint mir ganz geeignet. Leb wohl, Kommissar Mascal. Auf der Fahrt nach Paris redet Aurelie kein Wort mit ihrem Stiefvater. Sie schläft die ganze Zeit. Am folgenden Abend wartet Lupin vor Brejacs Haus im Automobil auf Aurelie. Sie hält die Verabredung nicht ein. Und von einem Dienstmädchen erfährt Lupin, dass Aurelie mit hohem Fieber zu Bett liegt. Lupin mietet eine leere Wohnung im Haus gegenüber, um das Geschehen im Auge zu behalten. Und er besticht das Dienstmädchen, damit sie ihm Nachrichten zuträgt. Einmal lässt sie ihn in Brejacs Abwesenheit an Aurelies Bett sitzen. Aber die junge Frau erkennt Lupin nicht. Vom Fieber geschwächt, die Augenlider festgeschlossen, liegt sie in tiefem Schlaf. Aurelie, ich bin es. Ich halte mein Versprechen. Seien Sie unbesorgt. Ich beschütze Sie. Ich glaube an Ihre Unschuld. Sie sind keine Mörderin und keine Erpresserin. Aber Sie sind in Gefahr. Haben Sie Vertrauen zu mir. Ich bin für Sie da. Denn ich liebe Sie. Eine Woche lang scheint alles ruhig zu sein. Lupins Nachforschungen im Innenministerium haben nichts Neues ergeben. Es ist allgemein bekannt, dass Brejac und Mascal erbitterte Feinde sind. Aber jeder von ihnen wird von höchster Stelle gestützt. Um ihre Köpfe wird im Ministerium gekämpft, aber noch ist der Kampf nicht entschieden. Lupin beobachtet geduldig Brejacs Haus und wieder einmal kommt ihm der Zufall zu Hilfe. Schau an, wen haben wir denn da? Guillaume streicht um Brejacs Haus herum, der Kleine, und ist nicht allein. Der Dicke muss sein Komplize Jodot sein. Guillaume und Jodot durchwühlen die Mülltonne vor Brejacs Haus. Sie scheinen das Gesuchte nicht zu finden und ziehen wieder ab. Am nächsten Tag kommt Jodot allein, ebenso am Tag darauf. Lupin beschließt, ihm auf den Fersen zu bleiben. Er ist nicht der Einzige. Auch Brejac beobachtet das Treiben Jodots und geht ihm nach. Brejac also folgt Jodot. Und Lupin allen beiden. Nach einigen Umwegen erreicht Jodot das Seineufer. Bescheidene Vorstadthäuser und unbebaute Flächen wechseln sich ab. An der Vorderseite einer unbewohnten Villa lässt sich Jodot nieder, um zu picknicken. Lupin verspürt ebenfalls Hunger und betritt das Restaurant nebenan. Der Wirt kennt sich in der Gegend gut aus. Das Haus da, dort drüben, das hat den Brüdern Lobo gehört. Sind beide im Zug nach Nizza ermordet worden. Haben Sie bestimmt in der Zeitung gelesen, Monsieur. Die Polizei hat's versiegelt, das Haus. Gewohnt haben die Lobos dort schon länger nicht mehr. Haben es aber als Lager für ihren Weinhandel benutzt. Hatten sich gerade von ihrem Kompagnon getrennt. Oh, es lief nicht mehr so gut. Kompagnon? Genau. Sein Name steht noch auf dem Schild, neben der Tür. Gebrüder Lobo und Jodot. Da gehen Sie nur hin. Es ist noch da. Jodot ist also Teilhabe der Brüder gewesen. Ich wette, er hat was mit dem Mord im Zug zu tun. Aber warum kommt er hierher, den Ort, wo seine Teilhaber ihren Wein gelagert haben? Und noch merkwürdiger, warum folgt ihm Brejac? Lupin beschließt, sich vor Ort umzusehen. Er schleicht sich von hinten an die Lobo-Villa heran und schlüpft durch ein Kellerfenster ins Hausinnere. Vor dem Haus an der Mauer sitzt immer noch Jodot allein, aber er spricht mit jemandem durchs Kellerfenster. Sie muss da sein. Ich sage dir, die Flasche ist da. Hast du den ganzen Keller durchsucht? Hast du alles gemacht, wie ich's dir gesagt habe? Versuch es auf dem Gelände hinter dem Haus. Das wäre auch ein gutes Versteck. Brejac hat den Keller auch schon durchsucht. Vielleicht ist sie draußen. Geh und such. Ich warte hier. Ich muss diese Flasche haben. Lupin drückt sich in eine dunkle Kellerecke. Er beobachtet, wie sich ein Schatten von der vorderen Kellerwand löst und ein Kind, ein etwa 7-jähriger kümmerlicher Junge, durch den Keller zur Hofseite läuft. Mit der Gewandtheit eines Eichhörnchens klettert er durch das Fenster ins Freie. Auf dem Hof wühlt er in Haufen von Flaschen, Fässern und Eisengerümpel herum und kehrt nach 10 Minuten mit einer staubbedeckten Flasche zurück an die Vorderseite des Hauses. Der dicke Jodot hat seinen Platz nicht verlassen. Hast du sie? Ja, sehr gut. Sieg auf der ganzen Linie, Herr Brejac. Kann mich mal. Hier hast du deinen Lohn und jetzt verkrümel dich, Kleiner. Lupin verlässt die Villa durchs Kellerfenster. 300 Meter vor ihm geht Jodot mit der Flasche in der Hand. 100 Meter hinter ihm schlängelt sich Brejac an den Bäumen entlang. Und auf der Seine rudert ein Angler, der wie Marskall aussieht, in die gleiche Richtung. 4 Männer, die hinter einer staubbedeckten Flasche her sind. Jodot ahnt nicht, dass 3 Konkurrenten darauf hauen, ihm die Flasche abzunehmen. Er bleibt stehen. Brejac auch. Marskall hört auf zu rudern. Lupin bremst. Jodot setzt sich auf eine Bank. Hey, hey Brejac! Was fällt dir ein? Komm zurück! Die Flasche gehört mir, wisst ihr! Brejac hat Jodot die begehrte Flasche entrissen. Sofort springt der als Angler getarnte Marskall ans Ufer und rennt hinter dem flüchtenden Brejac her. Lupin folgt den beiden. Sie steigen in eine Straßenbahn ein und im Gedränge gelingt es Marskall, Brejac die Flasche aus der Tasche zu ziehen. Er türmt. Schweiß rinnt seine Schläfen hinab, sein Kragen ist zerknittert. Aber Marskall hat es geschafft. Er kauft eine Zeitung und wickelt die Flasche ein, klemmt sie unter den Arm. Darf ich um Feuer bitten? Wer sind Sie? Was wollen Sie von mir? Sie? Sie? Ach, du weißt doch, wer ich bin. Komm, sei brav, Rudolf Marskall. Gib her, Kommissar mit einer Flasche unterm Arm. Wie sieht das denn aus? Na komm, gib her, so ist gut. Da hinten kommt dein Feind Brejac angelaufen. Tut euch zusammen und beklagt den Verlust gemeinsam. Taxi! Leben Sie wohl, mein Herr! Es ist eine Literflasche, wie man sie für Mineralwasser verwendet. Eine alte Flasche ohne Korken aus dunklem, undurchsichtigem Glas. Lupin hält sie in den Händen. Auf dem schmutzigen, vollkommen verstaubten Etikett steht in großen Druckbuchstaben Verjüngungswasser. Und darunter kleiner und schwer lesbar: doppelt kohlensaures Natron, Pottasche, Kalkbicarbonat. Und die Flasche ist nicht leer. Mit viel Geduld gelingt es Lupin, ein Stück Papier herauszuangeln. Darauf steht mit Tinte geschrieben: Ich gestehe meine Schuld. Es ist wahr. Ich allein bin verantwortlich für das Verbrechen. Jodot und Lubeau haben nichts damit zu tun. Gezeichnet Brijac. Das Papier ist ganz vergilbt. Das ist gut 15, 20 Jahre alt. Was ist das für ein Verbrechen, von dem er spricht? Ich denke, es sind zwei Geschichten, die hier zusammenkommen. Die eine liegt schon lange zurück. Es dreht sich alles um Aurélie. Oder vielmehr um das Geheimnis, das auf dem Grund ihrer schönen grünen Augen liegt. Mariscal will Aurélie verhaften lassen. Dann hat er sie in seiner Gewalt. Ich muss auf der Hut sein. Er hält mich für ihren Komplizen. Zwei Tage später steht Mariscal mit einem Haftbefehl und einer Einheit Polizisten vor der Tür des Baron de Limézy alias Arsène Lupin. Es geht los. Das Spiel beginnt. Arsène Lupin in seiner besten Rolle als Baron de Limézy. Aufwand! Machen Sie auf oder wir schlagen die Tür ein! Sie wünschen, Monsieur? Ist der Baron de Limézy da? Lügen Sie nicht. Ich bin Kommissar Mariscal und habe einen Haftbefehl. Er ist in seinem Arbeitszimmer. Führen Sie uns zu ihm. Baron Raoul de Limézy, Sie sind Anführer der Verbrecherbande aus dem Expresszug nach Nizza. Ich verhafte Sie. Hier ist der Haftbefehl. Philippe Tony bringt ihn ins Gefängnis. Und passt auf, er ist gefährlich. Meine Herren, wir treffen uns um 3 Uhr bei Monsieur Brejac im Haus gegenüber. Dann werden wir uns das saubere Fräulein und Ihren Stiefvater vornehmen. Und bis dahin stärken Sie sich, meine Herren. Gehen Sie etwas essen. So, kommen Sie mit. Ach, für Sie doch immer gerne. Schau an, da haben wir ja das gute Stück. Die Flasche. Versiegelt. Sollte er sie nicht geöffnet haben. Um 2.30 Uhr lässt Brejac nach Aurélie schicken. Sie erscheint bleich und von der Krankheit geschwächt im Arbeitszimmer ihres Stiefvaters. Setz dich. Nein. Setz dich, du bist müde. Sagen Sie mir schnell, was Sie mir mitzuteilen haben, damit ich wieder in mein Zimmer gehen kann. Es dauert nicht lange. Was ich dir mitzuteilen habe, lässt sich in wenigen Worten sagen. Dann kannst du dich entscheiden. Du scheinst noch nicht begriffen zu haben, dass wir in Gefahr sind. In Gefahr? Wieso? Das weißt du genau. Mariscal hasst dich. Er will sich rächen. Wir werden hier im Hause seit einiger Zeit überwacht. Im Ministerium durchsucht man meine Schubladen. Mariscal wird keine Ruhe geben. Wir müssen jetzt zusammenhalten. Wenn Sie Angst haben, dann fliehen Sie doch. Um dich habe ich Angst, Aurélie. Dann werde ich wegfahren. Hast du denn die Kraft dazu? Ich kann Ihre Gegenwart nicht mehr ertragen. Ich kann nicht mehr im selben Haus wohnen wie Sie. Ich werde wegfahren. Die Dame will also wegfahren. Allein? Oder in Begleitung wie das letzte Mal? Wartet dann Guillaume schon auf dich? Den habe ich zum Teufel gejagt. Dann gibt es einen anderen. Wir haben zu lange gewartet. Polizisten umstellen das Haus. Da kommen sie aus dem Fenster. Wo? Da, da, überall. Mariscal ist im Anmarsch. Oh Gott. Heute Morgen hat er im Haus gegenüber einen Mann verhaftet, einen gewissen Baron de Limézy. Was hat er denn getan? Mariscal meint, er sei der Mörder aus dem Expresszug, der Komplize der beiden anderen. Wir sind verloren. Kennst du diesen Kerl? Ja, er hat mich gerettet. Er hat mich vor Mariscal gerettet und vor Guillaume. Er hätte mich auch heute gerettet. Ja? Herr Jacques, ich komme im Auftrag des Ministers. Was wollen Sie? Oh, Sie planen eine Reise. Verschieben Sie sie. Lassen Sie uns ein wenig plaudern. Und Sie, Aurélie, Sie leisten uns Gesellschaft. Erinnern Sie sich, Bréjac, vor einem halben Jahr haben Sie mich aus diesem Zimmer gejagt wie einen Dienstboten. Ich hatte Sie um die Hand Ihrer Stieftochter gebeten. Jetzt hat sich das Blatt gewendet. Nun, was wollen Sie? Lassen Sie mich kurz ein paar Tatsachen zusammenfassen. Am Abend des 26. April, am Nachmittag dieses Tages, Sie erinnern sich, hatten wir beide einen handgreiflichen Zusammenstoß auf dem Boulevard Haussmann. Am Abend also befanden sich ein junger Mann und eine junge Dame im Expresszug nach Nizza. Sie waren auf der Flucht. Der junge Mann war Guillaume Ancivel und die junge Dame... Sie lügen! Sie wollen ihr einen Mord anhängen. Aber Aurélie ist über jeden Zweifel erhaben. Ich habe ihr die Hand zum Frieden gereicht. Mehr als einmal. Sie wollte nicht. Es ist aus. Sie kriegen Aurélie nur über meine Leiche! Au! Steh auf, Bréjac. Du hast keine Chance. Der Minister ist auf meiner Seite. Er fordert deinen Rücktritt. Hier. Ich habe ein Schreiben vorbereitet. Du erklärst dich mit einer vorzeitigen Entlassung einverstanden. Brauchst nur zu unterschreiben. Nein, nein. Tja, vielleicht ist die Kleine vernünftiger. Unterschreib dein Geständnis, Aurélie. Ich gestehe, am Raubmord im Expresszug nach Nizza beteiligt gewesen zu sein. Die Brüder Lobau erschossen und so weiter und so weiter. Wo soll ich unterzeichnen? Hier. Bravo, Aurélie. Du bist vernünftig. Und du, Bréjac? Unterschreiben Sie ruhig. Gut, das hätten wir. Aber das ist noch nicht alles. Na, was denn noch? Das weißt du doch genau, Bréjac. Du hast Angst. Es gibt noch Dinge von früher, nicht wahr? Verbrechen. Von früher? Verbrechen? Was meinen Sie? Stell dich doch nicht dumm. Was hatte neulich der Ausflug ans Seineufer zu bedeuten? Warum bist du wie der Teufel hinter einer alten Flasche her? Weshalb verfolgst du den Mann, der die Flasche gefunden hat? Und sag bloß, du weißt nicht, dass dieser Mann ein gewisser Jodot ist. Jodot, dem ich früher einmal in diesem Haus begegnet bin. Unsinn. Nichts als Hirngespinste. Die sich aber in letzter Zeit verdichtet haben. Kennst du diese Flasche? Ja, nicht wahr? Sie ist leider in die Hände des Baron de Limessy geraten. Aber ich konnte sie dank einer glücklichen Fügung wieder an mich nehmen. Darin befindet sich ein Papier. Ein Geständnis? Etwas, das dich belastet? Wollen wir die Flasche öffnen? Wollen wir das Papier gemeinsam lesen? Nein, nein. Mein armer Bréjac, das ist das Ende. Nun, was steht denn da? Mascal ist ein Trottel. Sobald sich hier einer rührt, schieße ich. Hey, Gendarm! Gib mal meinen Assistenten sowieso hoch! Sauvignon, hier geht etwas Merkwürdiges vor. Erkundigen Sie sich mal im Gefängnis nach dem Baron de Limessy. Darf ich um Feuer bitten? Sagt, wann rauchen Sie, Sauvignon? Was? Nein, das ist nicht wahr. Guten Tag, mein lieber Freund. Das ist eine Überraschung, nicht wahr? Hände hoch oder ich schieße. Oh, das wäre dumm von dir, Rudolf. Lass mich erstmal die Maske abnehmen und die Schminke loswerden. Ich schieße. Ich zähle noch bis drei. Eins, zwei. Nicht doch. Du vergisst vor Neugier, meine Geschichte zu hören. Du fragst dich, wie ich im Gefängnis sitzen und gleichzeitig dein treuer Sauvignon sein kann. So, erkennst du mich nun? Und Sie, Mademoiselle, erkennen Sie mich wieder? Ja. Habe ich mich Ihnen eigentlich schon vorgestellt? Baron Raoul de Limessy. Aber lachen Sie nur weiter. Ihr Lachen, das ist meine schönste Belohnung. Sie fühlen sich wohl sicher. Ich brauche nur im Ministerium anzurufen und schon kommt Verstärkung. Ja, nur zu. Hier. Rufen Sie an. Hallo? Ja, den Minister bitte. Hallo, Herr Minister, hier ist Mascal. Baron de Limessy ist aus dem Gefängnis entwischt. Er steht hier vor mir. Schicken Sie bitte einen Wagen mit Spezialisten in die Wohnung von Brejac. Bitte schnell. Teufel auch. Einen ganzen Wagen voll. Ui, das ist ja zum Fürchten. Aber wenn es dich interessiert, ich bin nicht aus dem Gefängnis entwischt. Ich war nie drin. Da sitzt ein Unschuldiger, der ein bisschen ähnlich sieht. Den könnt ihr wieder laufen lassen. Ich weiß, wie ich dir helfen kann, mein lieber Rodolphe. Hallo? Bitte Élysée 2233. Danke, Mademoiselle. Habe ich die Ehre mit dem Präsidenten der Republik? Ach, Herr Präsident, schicken Sie doch bitte Herrn Mascal ein Bataillon Infanterie in die Rue. Genug, Schluss! Genug mit den Albernheiten. Du bist bestimmt nicht zum Spaß hergekommen. Ach, wie humorlos. Na, ich bin tatsächlich gekommen, um dir die Ergebnisse meiner Nachforschung mitzuteilen. Und ich werde dir beweisen, dass Aurélie unschuldig ist. Sie hat niemanden getötet? Nein. Na, und du wahrscheinlich auch nicht? Nein, ich auch nicht. Ja, wer hat dann getötet? Du hast dich von Anfang an in dieser Sache geirrt, Mascal. Ich kenne Aurélie kaum. Ich habe sie zum ersten Mal in dem Café am Boulevard Haussmann gesehen. Es war reiner Zufall, dass ich in dem Zug nach Nizza saß. Um die Wahrheit ans Licht zu bringen, muss ich etwas ausholen. Einige Einzelheiten fehlen mir. Aber was ich weiß, genügt, um die Zusammenhänge klar darzustellen. Die Geschichte begann vor 18 Jahren. In Cherbourg trafen sich vier junge Männer regelmäßig in einem Café. Brejac, zu der Zeit Sekretär im Marineamt. Ein gewisser Jacques Ancivet. Ein Monsieur Lubeau und ein Monsieur Jodot. Die Beziehungen waren oberflächlich und dauerten nicht lang, denn drei von ihnen kamen mit dem Gesetz in Konflikt und Brejac wollte den Kontakt nicht aufrechterhalten. Kurz danach heiratete er und wurde nach Paris versetzt. Seine Frau war verwitwet und hatte ein kleines Mädchen namens Aurélie. Der Vater seiner Frau, ein Tüftler und Entdecker, sprach in seinen Briefen immer wieder von einem Geheimnis, einem Schatz, der seiner Enkelin großen Reichtum bescheren sollte. Eines Tages holte seine Tochter und die kleine Aurélie zu sich, um es ihnen zu beweisen. Brejac erfährt durch Andeutungen seiner Frau davon. Die Aussicht auf Reichtum lässt ihn nicht los. Er fragt seine Frau aus, seinen Schwiegervater, sogar das Kind. Die Gier ist übermächtig, aber keiner sagt ein Wort. Dann stirbt seine Frau und auch mit seinem Schwiegervater geht es zu Ende. Brejac gerät in Panik. Was soll aus dem Schatz werden, wenn der Alte nicht spricht? Dann würde Aurélie alles bekommen, wenn sie volljährig würde, und er, Brejac, würde leer ausgehen. Zufällig stößt er in dieser Zeit auf seine drei alten Kumpane aus Cherbourg. Ancivet, Lubeau und Jodot. Stimmt das bis dahin, Brejac? Ja, das stimmt. Und es entsteht ein teuflischer Plan. Brejac vertraut sich den dreien an und ist bereit, mit ihnen zu teilen, wenn sie dem Sterbenden das Geheimnis entlocken, notfalls mit Gewalt. Aber auch Gewalt bringt den Alten nicht zum Sprechen. Er stirbt, ohne ein Wort gesagt zu haben. Oh Gott, hören Sie auf, ich bitte Sie. Nein, es ist Zeit, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Lubeau zwingt Brejac, ein Dokument zu verfassen, in dem er die ganze Schuld auf sich nimmt. Andernfalls würde er ihn sofort anzeigen. In seiner Angst unterschreibt Brejac. Von nun an haben ihn die drei in der Hand. Es ist genau das Papier, das Jodot vor kurzem in einer Flasche auf dem Grundstück der Brüder Lubeau gefunden hat. Interessant, fahren Sie fort. Vor einem halben Jahr holte Brejac seine Stieftochter aus dem Kloster zu sich nach Hause, kurz vor ihrer Volljährigkeit. Gleich darauf erhält er einen Brief von seinen drei Komplizen, die ihm mitteilen, sie stünden für die Schatzsuche ab sofort zur Verfügung. Er solle die Kleine ausquetschen und ihnen mitteilen, wo sie zu graben hätten. Andernfalls? Brejac wusste, was sie mit andernfalls meinten. Und auch in ihm erwachte wieder die Gier nach Reichtum. Er quälte seine Stieftochter. Es gab Streit, Drohung. Ein Jahr lang. Das Mädchen ist verzweifelt und beschließt zu fliehen. Richtig, Aurélie? Richtig. Inzwischen hattest auch du, Mascal, Aurélie kennengelernt und dich in sie verliebt. Brejac aber wollte nicht nur den Schatz, sondern auch Aurélie für sich behalten. Und ein weiterer Mann trat in das Spiel. Guillaume, der Sohn von Jacques Ancivet. Der Junge hatte von seinem Vater die ganze Geschichte erfahren und versuchte nun sehr geschickt, das Vertrauen Aurélies zu gewinnen. Was ihm zunächst auch gelingt. Ja, aber Sie haben mir die Augen geöffnet. Er war übrigens Mitglied in der Bande der Engländerin Miss Bakefield und wollte sich in Nizza mit ihr treffen, um die Villa auszurauben. Kommen wir nun zu der Zugfahrt, auf der drei Personen ermordet wurden. Aurélie hatte sich Guillaume angeschlossen, um vor ihrem Stiefvater zu fliehen. Sie wusste von gar nichts. Die Brüder Loubeau und Jodot waren im Zug, um Aurélie zu entführen. Maskiert drangen sie in das Abteil ein, in dem sie vermuteten. Eine Frau saß schlafend in der Ecke, das Gesicht weggedreht, blonde Haare. Also nahm sie an, es sei Aurélie. Sie wollten sie packen und, weil sie sich wehrte, brachten sie sie um. Als die drei ihren Irrtum bemerkten, gerieten sie in Panik und flohen, nicht ohne mich vorher zu fesseln. Am Ende des Waggons trafen sie auf die wirkliche Aurélie. Guillaume aber wollte seine Begleiterin nicht hergeben und erschoss die Brüder Loubeau. Jodot konnte sich absetzen. Jetzt musste aber auch Guillaume fliehen. Er befahl Aurélie, die Mütze des toten Loubeau über den Kopf zu ziehen und mitzukommen. Starr vor Schreck und gelähmt vor Angst folgte sie ihm. Ja, so war's. Guillaume hat die beiden erschossen. Und dann kommt mein Auftritt. Erinnerst du dich, Rodolphe? Wir plauderten, und während du dachtest, ich schliefe, befreite ich Aurélie. Eine Frau mit so schönen jadegrünen Augen konnte keine Mörderin sein. Weinen Sie nicht mehr, Mademoiselle. Der Schrecken hat ein Ende. Ich komme immer zur rechten Zeit. Ich versäume meine Auftritte nie. Nachdem die Sache geklärt ist, können wir eigentlich gehen. Nicht wahr, Rodolphe? Du legst uns keine Steine in den Weg. Lass Aurélie gehen. Nein, ich habe keine Lust, sie entkommen zu lassen. Und vor allem will ich sie nicht dir überlassen, Baron de Limessy. Oder soll ich besser sagen, Arsène Lupin. Ich weiß, wer du bist. Und jetzt bist du verloren, denn ich werde den berühmten Meisterdieb hinter Gitter bringen. Ach, lieber Rodolphe, warte noch, bevor du deine Männer rufst. Oder willst du, dass ich ihnen eine Geschichte erzähle? Die wird sie brennend interessieren. Wovon redest du? Och, vielleicht von einer kleinen Wohnung in der Rue du Plan, vielleicht von einer Verabredung. Jeden Tag um 5 wird in dieser Wohnung köstliches Gebäck und Wein serviert. Du triffst dich dort jeden Nachmittag. Still! Frau, deine still! Warum soll ich denn still sein? Woher weißt du das? Wie, deine Zweitwohnung? Und den Namen deiner Geliebten? Ich habe Nachforschung angestellt, ganz einfach. Und deine Behausung habe ich mir aus der Nähe angesehen. Gedämpfte Beleuchtung, Parfum, Blumen, Divan, uiuiui. Das ist doch wohl meine Sache. Ja, eigentlich schon. Wenn da nicht verräterische Liebesbriefe wären, die du in diesem lauschigen Nest unvorsichtigerweise gemacht hast. Du lügst! Das kannst du nicht wissen. Ich beschreibe dir das gerne genauer. In einem Wandschrank befindet sich einfach darin eine Kassette und darin Briefe. Briefe von Frauen, die, verstehst, wer will, für den schönen Rodolphe entbrannt sind. Da haben wir die Frau des Staatsanwalts oder die Schauspielerin von der Comédie Française oder die schon etwas reife Gattin des Ministers. Hör auf! Hör auf! Wie viel? Was, wie viel? Wie viel verlangst du für die Briefe? 30 Silberlinge, wie Judas. Red keinen Unsinn! Wie viel? 30 Millionen. Na, bist du verrückt? Nein, reg dich nicht auf. Die Briefe sind nicht verkäuflich. An denen werde ich noch viel Spaß haben. Aber ich verlange, dass du die Waffen streckst. Lass Aurélie in Ruhe. Und Brejac auch. Und du gibst mir die Briefe zurück? Nein, die behalte ich als Pfand. Sobald du dich nicht an die Abmachung hältst, werde ich den einen oder anderen veröffentlichen. Dann habe ich wohl keine andere Wahl. Ja. Sei vorsichtiger mit den Frauen, Rudolf. Und vor allem benutze sie nicht, um Karriere zu machen. Sei verliebt, wenn es dir Spaß macht. Aber halte deinen Beruf daraus. Diese Partie hast du verloren. Aber lass den Kopf nicht hängen. Kommen wieder bessere Zeiten. Und wenn ich dir einen Rat geben darf, meide Arsène Lupin. Er hat noch keinem Kommissar Glück gebracht. So, nun sagt den Männern, dass sie sich zurückziehen sollen. Adieu, Mascal. Philipp, Tony, wir fahren. Alles in Ordnung, Mademoiselle? Wir können gehen. Der Weg ist frei. Wie ist das nur möglich? Ach, Mascal, von ihm kann man alles haben. Das ist ein Prachtkerl. Sind Sie bereit? Wollen Sie sich von Ihrem Stiefvater verabschieden? Nein. Lassen Sie uns gehen. Warten Sie, nehmen Sie meinen Arm. Sie sind sehr schwach. Nein, Brichac, nicht. Legen Sie das Ding weg. Gehen Sie, Orly. Drehen Sie sich nicht um. Brichac. Er hat seine Schuld bezahlt. Wenn Sie einverstanden sind, bringe ich Sie an einen friedlichen Ort, wo man Sie in Ruhe lassen wird. In einem Monat werde ich kommen und nach Ihnen sehen. Einverstanden? Einverstanden. Am nächsten Tag erwacht Aurélie gegen Mittag in einem hellen Zimmer, von dem aus sie über Wiesen und Gärten hinweg die majestätische Kathedrale von Clermont-Ferrand sehen kann. Ein Sanatorium, ein ehemaliges Pensionat, bietet ihr Schutz und Sicherheit. Nach Ablauf der vereinbarten 4 Wochen erhält sie einen Brief von Lupin, der ihr einen Ausflug vorschlägt. Ohne zu zögern nimmt Aurélie seinen Vorschlag an. In der Zwischenzeit ist Lupin auf Jodot und Guillaume gestoßen. Eine unangenehme Begegnung. Die beiden Gauner sind immer noch hinter dem Schatz her und geben keine Ruhe. Es ist ein schöner, heller Sommertag. Auf der Landstraße wartet Lupin mit dem Wagen auf Aurélie. Ich wusste, dass Sie kommen würden. Steigen Sie ein. Die Geschichte ist leider noch nicht zu Ende. Sie müssen noch einmal in die Vergangenheit eintauchen, aber Sie brauchen keine Angst zu haben, weil ich bin ja bei Ihnen. Nun lächeln Sie doch, Aurélie, mit den grünen Augen. Sie vertrauen mir doch. Ich vertraue Ihnen. Dann ist es gut. Wir fahren jetzt am Thermalbad Royat vorbei, biegen dann unterhalb des Vulkans Puy de Dôme nach Süden ab. Die Straße wird enger. Eine alte römische Heerstraße. Es gibt kaum eine Gegend in Frankreich, wo man nicht auf irgendwelche Spuren Cäsars trifft. Mit dem Wagen kommen wir hier nicht mehr weiter. Wir müssen zu Fuß gehen. Da steht ein Name. Auf dem Schild. Juvin. Ein verlassenes Dorf. Wir müssen noch ein bisschen bergauf. Kommen Sie. Wir klettern die Felsblöcke hinauf. Ein kleines Stück noch. Dann ist es geschafft. Von Felsen. Warum bringen Sie mich hierher? Das hat doch einen Grund. Die Landschaft ist von einer wilden Melancholie. Finden Sie nicht? Da, ein Ruderboot. Lassen Sie uns ein wenig Boot fahren. Nehmen Sie doch Platz. Wasser ist eiskalt. Was haben Sie denn? Nichts, ich weiß nicht. Sie wirken unruhig, irgendwie erschüttert. Ich spüre etwas Unheimliches in mir. Es kommt mir vor. Es kommt Ihnen vor? Als sei ich ein anderer Mensch und als seien nicht Sie hier, sondern die Empfindungen tun mir weh. Sehen Sie den Kanal dort, wo die Felsen sich verengen? Da fahren wir hinein. Keine Sonne mehr. Die Felsen wirken noch schwärzer und trauriger. Gott, was ist das? Das kenne ich. Ich habe mich nicht getäuscht. Hier ist es, nicht wahr? Ja, hier ist es. Schon während der Fahrt war mir, als hätte ich all diese Dinge schon einmal gesehen. Den Weg, die Bäume, die Lavabrocken, den See. Genau so habe ich die Glocken läuten hören. Es sind die Glocken meiner Kindheit. Damals kamen wir auch aus dem dunklen Kanal wieder ins Sonnenlicht. Ja, da ist der kleine See. Meine Mutter saß, wo Sie jetzt sitzen. Und mein Großvater gegenüber. Gleich kommt ein kleiner Strand mit einem Wasserfall rechts und links. Und dann kommt eine Grotte. Und am Eingang der Grotte wartete ein Mann auf uns. Ein seltsamer Mann mit einem langen, grauen Bart, der eine Kutte trug. Man konnte ihn schon von hier aus sehen. Wir sollten ihn jetzt eigentlich sehen können. Merkwürdig. Er ist nicht da. Es ist fast 12 und wir hatten uns für diese Zeit verabredet. Sehen Sie, ein gedeckter Tisch, Milch und Früchte. Und da liegt eine Karte, eine Visitenkarte des Marquis de Talancay, ein Freund Ihres Großvaters. Darauf steht: Liebe Aurélie, herzlich willkommen. Hat er mich denn erwartet? Ja, wir haben vor 4 Tagen lange miteinander gesprochen. Es war verabredet, dass ich Sie heute gegen Mittag hierher bringe. Lebt er hier? Im Sommer. Er ist ein Original, ein Künstler. Er malt, geht auf die Jagd, pfropft seine Bäume, sieht nach seinen Ziegenherden. Im Umkreis von 2 Meilen gehört ihm das ganze Land hier. Er hat mit Ihrem Großvater vereinbart, dass Sie ihn im Jahr Ihrer Volljährigkeit aufsuchen. Er freut sich unendlich, Sie wiederzusehen. Aber warum ist er dann nicht gekommen? Das weiß ich auch nicht. Nehmen Sie doch von den Früchten. Ruhen Sie sich aus. Ich möchte Ihnen so gern danken. Wenn ich nur wüsste, wie... Lächeln Sie und sehen Sie mich an. Das ist Lohn genug. Das Phänomen ist in der ganzen Gegend bekannt. Wenn der Wind aus Nordosten kommt, führt der Luftstrom die Töne durch die schmalen Felskanäle bis auf die Oberfläche des Sees. Nein, Ihre Erklärung überzeugt mich nicht. Ich glaube, dass Sie den Klang der Glocken hierher geleitet haben, um mir meine Kindheitserinnerungen wiederzugeben. Glauben Sie denn, dass ich alles kann? Ja, Sie können alles. Ja, ich sehe auch alles. Sie haben ganz müde Augen. Legen Sie sich in die Hängematte und schlafen Sie ein wenig. Ich wecke Sie später. Aurélie schläft ein. Und Lupin kann seinen Gedanken nachgehen. Er ist unruhig. Dass der alte Marquis die Verabredung nicht eingehalten hat, erscheint ihm merkwürdig. Ebenso, dass das Ruderboot voller Wasser ist. Als er es untersucht, stellt er fest, dass eine Planke neu und nur lose eingefügt ist. Vielleicht gibt es einen Kletterpfad nach oben. Lupin sieht sich um. Etwa 20 Stufen sind in den Fels geschlagen und Eisenringe zum Festhalten. Als möglicher Ausweg zu steil und zu gefährlich. Lupin zieht sich hinauf, bis er oben auf ein Hochplateau kommt. Zwei Hirten sind mit ihren Herden unterwegs. Vom Marquis de Talancay keine Spur. Lupin klettert wieder hinunter zum See, wo er etwas sehr Eigenartiges bemerkt. Das Wasser ist so sehr gestiegen, dass es bereits die untersten Stufen bedeckt. Auch Aurélie hat es gesehen. Sie wartet vor der Grotte. Wie hoch das Wasser steht. Vorhin war es doch niedriger, oder? Ja, sonderbar. Wie erklären Sie sich das? Tja, es scheint hier Ebbe und Flut zu geben. Machen Sie keine Scherze. Wie hoch wird es denn noch steigen? Ich schätze, es könnte bis zu der schwarzen Marke da reichen. Das heißt, fast bis zum oberen Rand der Grotte. Ich glaube, wir sind hier nicht mehr sicher. Aber wie sollen wir zurückkommen? Das Boot ist nicht mehr zu gebrauchen. Es gibt einen Kletterpfad. Aber der ist für eine Frau. Zurück in die Grotte! Wer macht so etwas? Ich schätze, das sind unsere alten Feinde Jodou und Guillaume. Die haben wahrscheinlich auch den Marquis de Talancay daran gehindert, hierher zu kommen. Das Wasser ist schon am Eingang der Grotte. Ja, es steigt schnell. Kommen Sie, legen Sie sich in die Hängematte. Die hängt hoch genug. Da sind Sie fürs Erste sicher. Glauben Sie, wir kommen hier weg? Es muss eine Art Schleuse geben, die den Wasserspiegel heben und senken kann. Einen Mechanismus, der den Abfluss des Wassers ermöglicht. Aber wo? Jodou und Guillaume haben es rausgekriegt. Seien Sie ehrlich. Es besteht keine Hoffnung mehr, oder? Wir sind in großer Gefahr. Aber wir müssen Ruhe bewahren. Es gibt immer einen Ausweg. Und Sie müssen mir helfen. Sie müssen sich genau erinnern, was damals war. Versuchen Sie es. Es gibt Augenblicke, in denen man nicht schweigen darf. Bitte, bitte erinnern Sie sich. Fragen Sie mich. Was genau ist passiert, als Sie mit Ihrer Mutter hier waren? Ich habe geschlafen. In der Hängematte. Mein Großvater und der Marquis unterhielten sich. Und sie rauchten. Ich rieche den Tabak noch. Und dann... Dann... Ich schlafe nicht mehr. Sie geben mir zu essen. Draußen scheint die Sonne. Die Sonne? Ja. Es muss der nächste Morgen gewesen sein. Ich bin aufgewacht und alles war verändert. Ich bin hier, aber es sieht anders aus. Ich sehe die Felsen, aber sie werden nicht mehr von Wasser umspült. Sie haben die Grotte verlassen? Ja, ich habe die Grotte verlassen. Mein Großvater geht vor uns her. Meine Mutter hält mich an der Hand. Der Boden ist rutschig. Um uns herum stehen Häuser, Ruinen. Und dann höre ich wieder die Glocken. Ja, so muss es sein. Alles stimmt mit meinen Vermutungen überein. Ich liebe sie. Das ist mein einziges großes Geheimnis. Alles andere interessiert mich nicht. Ich habe sie sofort geliebt, ohne sie zu kennen, und das macht mir Angst. Ich lief vor ihnen davon, wie betäubt von meiner Verwirrung. Ich wollte sie nicht mehr sehen und wünschte mir nichts sehnlicher, als sie wiederzusehen. Küss mich, Raoul. Fügen wir uns in unser Schicksal. Nein, Aurélie. Ich werde nicht tatenlos zusehen, wie wir hier zugrunde gehen. Ich werde dich retten. Es muss eine Möglichkeit geben, das Wasser abfließen zu lassen. Ich werde diesen Abfluss finden. Bitte, bleib bei mir. Lass mich nicht allein. Ich muss gehen. Sei tapfer und halte 2 Stunden durch. Vorher wird das Wasser dich nicht erreichen und bis dahin bin ich längst zurück. Lupin streift Jacke und Weste ab, zieht seine Schuhe aus und legt die Uhr ab. Dann springt er ins eiskalte Wasser. Es ist stockdunkel. Er tastet sich an den Felsen entlang, erreicht die überfluteten Stufen und gelangt auf den Kletterpfad, der nach oben führt. In der Ferne blinkt ein schwaches Licht durch den Nebel, aber es ist auf der gegenüberliegenden Seite des Sees, dort, wo die Schüsse herkamen. Jodou und Guillaume. Über den Landweg wäre es zu weit, in ihre Nähe zu kommen. Lupin zittert, die Kälte lähmt seine Glieder. Aber der Gedanke an Aurélie macht ihm Mut. Er geht zurück ins Wasser. Er schwimmt. Mit letzter Kraft erreicht er einen kleinen Strand. Direkt über seinem Kopf hört er die Stimmen. Wie soll er nach oben gelangen? Er reibt sich den Körper mit Kieselsteinen ab, um warm zu werden. Die Felsbrocken am Ufer sind so groß, dass man hinaufgehen kann. Er gelangt zu einem Plateau, einer Wiese mit einer baufälligen Hütte. Davor hängt eine Laterne. Jodo und Guillaume sitzen am Rand der Felsen und beobachten den See. Ein Gewehr liegt schussbereit hinter ihnen. Lupin kriecht näher an sie heran. Gute Idee, die Sache mit der Überschwemmung. Hat sich doch gelohnt, den alten Tannoncé auszuquetschen. Und die Hefte, die wir ihm abgenommen haben, werden uns zu reichen Leuten machen. Er hat alles haargenau aufgeschrieben. Der arme Teufel. Hätten wir ihn nicht am Leben lassen können? Damit er uns ans Messer liefert, nein. Irgendwann wird ihn jemand in der Schlucht finden und denken, er ist abgestürzt. Das passiert eben, wenn man Ziegen hütet. Keiner wird einen Verdacht haben. Wir sind fast am Ziel. Wir sind am Ziel. Das Testament von Tannoncé habe ich verbrannt. Aurélie sollte seinen ganzen Besitz erben. Und nun gibt es kein Testament mehr und keine Aurélie. Also geht der Besitz an den Staat. Und in einem halben Jahr wird er zum Verkauf angeboten. Wir kaufen ihn und der Schatz gehört uns. Aber wenn Sie Aurélie und den Baron de Limisy finden? Ertrunken, verschwunden, unauffindbar. Morgen werden wir hingehen und sie mit zwei schönen, schweren Steinen auf den Grund des Sees schicken. Limisys Auto nehmen wir mit und erzählen, dass sich das Mädchen von ihrem Liebhaber hat entführen lassen. Perfekt. Fast perfekt. Die Sache hat nur einen Haken. Ein Geist. Quatsch, das ist Limisy. Wo ist das Gewehr? Weg? Was braucht ihr ein Gewehr? Ich will mit euch verhandeln. Verhandeln? Ja, wie ihr seht, sind wir nicht ertrunken. Aurélie ist in Sicherheit, heil und gesund. Sie wird erben, denn der Marquis hat eine Abschrift des Testaments beim Notar hinterlassen. Folglich wird der Besitz nicht verkauft. Tötest du sie, so kaufe ich. Und mich umzubringen, wird dir kaum gelingen. Ihr habt keine Chance mehr. Aber ich biete euch ein Geschäft an. Ich will meine Ruhe haben. Ihr zieht euch zurück und ich zahle euch 5000 Francs im Monat. Solange ihr lebt. Morgen bekommt ihr den ersten Scheck. Für uns beide? Ja, 5000 für dich und 2 für Guillaume. Einverstanden. Und du? Jodo. Was wollen Sie dafür? Mein Frieden. Und die Hefte des Marquis. Hast du sie bei dir? Ja. Gib sie her. Morgen, gegen den Scheck. Gut. Aber ich würde mir die Sache vorher gerne mal ansehen. Ihr wisst doch, wie man die Schleuse bedient, wie man den See trockenlegt. Nach den Aufzeichnungen des Marquis dauert es mindestens 7 bis 8 Stunden, bis alles abgeflossen ist. Dann öffnen wir sie doch gleich. Und morgen früh ist der See trockengelegt. Wo ist der Mechanismus für die Schleuse? Gleich hier unten. Gut, jetzt läuft es ab. Ihr habt sicher nichts dagegen, wenn ich mir euer Boot ausleihe. Ich habe noch etwas zu erledigen. Lupin rudert zur anderen Seite hinüber. Er hat die Schleuse rechtzeitig gefunden. Das Wasser hat auch bei seinem höchsten Stand Aurélie in der Hängematte nicht erreicht. Sie schläft friedlich bis zum nächsten Morgen. Als sie die Augen öffnet, scheint Tageslicht in die Grotte. Das Wasser ist abgeflossen. Guten Morgen. Ich habe gewaltigen Hunger. Aber erst zeige ich dir dein Königreich, denn du besitzt ein Königreich. Komm mit mir hinaus. Ja. Das habe ich damals gesehen, als ich mit meiner Mutter hier war. Unten in einer tiefen Arena am Grund des Sees erstreckt sich ein Gelände mit Ruinen, alten Tempeln, zerbrochenen Säulen. Baumstümpfe zeugen von einem versunkenen Wald. Im Hintergrund die römische Heerstraße, gesäumt von Statuen und kleinen Tempeln. All das ist feucht und funkelt oder ist mit Schlamm bedeckt. Zwischen Versteinerungen blitzt ein Stück Gold oder Marmor in der Sonne. Rechts und links verläuft in zwei silbernen Streifen das steinerne Bett der Wasserfälle. Stumm und ergriffen sieht Aurelie auf diese versunkene Welt. Ein römischer Badeort. Die Papiere des Marquis enthalten einen Plan und erklären die Anlage. Die Stadt Juvin, früher Juventa, lag dort, wo heute der große See ist. Hier sind die Thermen mit den Tempeln, die den Göttern der Gesundheit und der Kraft geweiht waren. In der Mitte der Tempel der Juventa, Göttin der Jugend, da wo die Säulenreste aufragen. Komm, wir gehen hinunter. Die Steinfliesen sind rutschig wie damals. Sieh mal. Eine alte römische Münze. Das Bildnis des Kaisers Konstantin. Der Tempel der Jugend. In der Mitte das Badebassin und darüber die Statue der Juventa. Und aus diesem Rohr kam die begehrte Flüssigkeit, das Verjüngungswasser. Irgendjemand hat einen Wasserhahn an das Rohr gelötet, vielleicht der Marquis. Wenn man ihn aufdreht, kommt Wasser. Etwas schlammig und lauwarm. Diese Flüssigkeit befand sich einmal in der Flasche, die deinem Großvater gehörte und die über Brijac in die Finger der Brüder Lobo geriet. Dein Großvater hat das Wasser mitgenommen, als ihr damals zusammen hier wart, und die Inhaltsstoffe auf dem Etikett verzeichnet. Ein magischer Brunnen, so hat ihn auch der Marquis genannt. Außer den Elementen des Thermalwassers enthält das Wasser Radioaktivität, was es zu einem wahren Jungbrunnen macht. Im 3. und 4. Jahrhundert kamen die Römer hierher zu baden. Und der letzte Prokonsul der Provinz Gallien wollte nicht, dass der Schatz den Barbaren in die Hände fiel. Er ließ alles unter Wasser setzen. Und es wäre für immer verborgen geblieben, wenn nicht zufällig dein Großvater und sein Freund, der Marquis, den Schleusenmechanismus entdeckt hätten. Das alles hast du, Aurelie, mit 6 Jahren gesehen. Und das alles gehört jetzt dir. Was ist mit dem Marquis de Talancé passiert? Ich glaube, er ist zu Hause im Dorf geblieben. Vielleicht ist er krank. Oder er hat die Verabredung vergessen. Und wo sind Jodot und Guillaume? Du brauchst keine Angst mehr vor ihnen zu haben. Sie werden dich nie wieder belästigen. Geld wirkt Wunder. Lass uns gehen. Ja, wir wollen zurückfahren. Und du überlegst dir, was du mit deinem Reichtum anfangen willst. Raoul? Ja? Ich will das nicht haben. Nach all dem, was ich durchmachen musste, mein Leben lang. Qual, Angst, Schmerz. Nein, ich will nicht. Es muss Schluss sein mit der Vergangenheit. Ich will die Dinge, die Jahrhunderte unsichtbar waren, nicht wieder auferstehen lassen. Mit den Reichtümern würde ich auch all die Gewalttaten erben, die ihretwegen begangen wurden. Das kann ich nicht ertragen. Gib mir das Testament des Marquis. Hier. Das gehört dir. An dieser Stelle ist die Geschichte zu Ende. Es gibt kein Testament mehr. Ich bin frei. Mademoiselle mit den jadegrünen Augen. Was willst du tun? Ich will nur eins. Dass du mich so lange liebst, wie du kannst. Immer, Aurelie. Nein, Raoul oder Arsène, wie immer du heißt. Du bist kein Mann, der ewig lieben kann. Du kannst es nicht einmal sehr lange. Aber so lange soll es dauern. Eines Tages wird Kommissar Marskall, inzwischen aufgestiegen in den Rang des Leiters der Rechtsabteilung im Innenministerium, zum Chef der inneren Sicherheit beordert. Das Gespräch, in freundlicher Atmosphäre geführt, ist schon beendet. Marskall wendet sich zur Tür. Da hört er hinter sich den Chef einen Satz sagen in einem Tonfall, der ihn erzittern lässt. Darf ich Sie im Feuer bitten? Arsène Lupin und die Frau mit den jadegrünen Augen. Nach dem Roman La Demoiselle aux yeux verts von Maurice Leblanc. Aus dem Französischen von Sabine Grimkowski. Es sprachen Erzähler Rüdiger Vogler, Arsène Lupin, Samuel Weiss, Aurélie, Odine Jone, Marskal, Thomas Thieme, Bréjac, Heinrich Gieskes, Miss Constance Bakefield, Barbara Stoll, Guillaume, Bijan Zamani, Jodot, Hubertus Gerzen, sowie Verena Buss, Emilia de Vries, Cornelius Gebert, Susanne Heidenreich, Lisenka Kirkaldi, Sebastian Kowski, Anne Lessmeister, Rainer Philippi, Michael Stiller und Markus Weikert. Komposition und Bandoneon, Helena Rüegg, Tuba und Serpent, Michel Godard, Bassklarinette, Eckhard Koltermann. Ton und Technik, Rolf Knapp und Claudia Peike. Regieassistenz, Konstanze Renner. Hörspielbearbeitung, Sabine Grimkowski. Regie, Stefan Hilsbecher. Produktion, Südwestrundfunk 2009. Dramaturgie, Uta Maria Heim.